Stoßt in die Posaune auf dem Zion und schlagt Lärm auf meinem heiligen Berge, dass alle Bewohner des Landes erzittern. Denn der Tag Jahwes kommt, ja, er steht nahe bevor. Ein Tag der Finsternis und Dunkelheit ist, ein Tag des Gewölks und der Gewitternacht. Wie Morgengrauen, das sich ausbreitet über die Berge, kommt's, ein zahlreiches und starkes Volk, wie es von Ewigkeit her keins gegeben hat, und wie nachher keines mehr kommen wird bis in die Jahre der fernsten Geschlechter. Vor ihm her frisst das Feuer und hinter ihm drein senkt die Flamme. Ist wie Edens Garten das Land vor ihm gewesen, so liegt es hinter ihm als eine Wüste trist, und vor ihm gab es kein Entrinnen. Wie Rosse aussehen, so sehen sie aus, und ganz wie Reiter rennen sie. Wie Wagen rasseln, hüpfen sie über die Gipfel der Berge, und die Feuerflamme knistert, die die Stoppeln verzehrt, gleich zahlreichem Kriegsvolk, das zur Schlacht gerüstet ist. Vor ihm erzittern alle Völker, verliert jedes Angesicht die Farbe. Wie Helden laufen sie, wie geübte Krieger ersteigen sie die Mauern, Mann für Mann zieht jeder seinen Weg und keiner kreuzt die Bahn des andern. Keiner stößt sich an seinem Nebenmann, ein jeder zieht geradeaus auf seiner Straße, selbst durch Spieße hindurch stürzen sie unaufhaltsam vorwärts. In der Stadt schreiten sie einher, auf der Mauer rennen sie, steigen empor in die Häuser, dringen durch die Fenster ein, den Dieben gleich. Vor ihm her erzittert die Erde, erbebt der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und Jahwe lässt vor seinem Heere her seinen Donner erdröhnen. Denn überaus groß ist seine Kriegsschar, denn gewaltig der Vollstrecker seines Befehls. Ja, groß ist der Tag Jahwes und ganz erschrecklich, wer möchte ihn aushalten? Auch jetzt noch ist der Spruch Jahwes, bekehrt euch zu mir mit ganzem Herzen, mit Fasten und Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu Jahwe, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Huld und lässt sich Unheil gereuen. Wer weiß, ob er sich's nicht wiederum gereuen lässt und doch noch eine Segensgabe hinter sich zurücklässt, Speis- und Trankopfer, für Jahwe, euren Gott. Stoßt in die Posaune auf dem Zion. Veranstaltet ein heiliges Fasten, beruft zu einer allgemeinen Feier. Versammelt die Bürgerschaft, weiht die Gemeinde, holt die Greise herbei, versammelt die Kinder, auch die, die noch an der Mutterbrust sangen. Es komme der Bräutigam aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Zwischen der Vorhalle und dem Altar sollen wehklagen die Priester, die Diener Jahwes, und sprechen, habe Erbarmen, Jahwe, mit deinem Volk und gib dein Erbe nicht der Schande preis, dass Heiden über sie herrschen. Warum doch soll man unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Da wurde Jahwes Eifersucht für sein Land erregt, und er übte Schonung gegen sein Volk. Jahwe hob an und sprach zu seinem Volke, ich werde euch alsbald an Korn, Most und Öl so viel spenden, dass ihr davon gesättigt werden sollt, auch will ich euch nicht mehr zu Schmach unter den Heiden werden lassen. Den nordischen Feind werde ich weit weg von euch verjagen und in ein dürres und ödes Land verstoßen, seinen Vortrab in das Ostmeer und seine Nachhut in das Westmeer. Das Gestank von ihm aufsteigen und Modergeruch von ihm emporsteigen soll, denn er hat Ungewöhnliches verübt. Sei getrost, o Land, juble und freue dich, denn Jahwe hat Ungewöhnliches getan. Seid getrost, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Auen der Trist, denn die Bäume tragen ihre Frucht, Feigenbaum und Weinstock geben reichen Ertrag. Auch ihr Anwohner des Zion, jubelt und freut euch in Jahwe, eurem Gott, denn er spendet euch den Regenguss in rechtem Maß, er sendet euch Regen hernieder, Frühregen und Spätregen fürs Erste. Es füllen sich die Tennen mit Getreide, und die Keltern strömen über von Most und Öl. Ich leiste euch vollen Ersatz für die Jahre, die die Heuschrecken, die Fresser, Abschäler und Nager aufgezehrt haben, mein großes Heer, das ich gegen euch losließ. Ihr sollt reichlich zu essen haben und satt werden und sollt den Namen Jahwes, eures Gottes, preisen, der wunderbar an euch gehandelt hat, und in Zukunft soll mein Volk nimmermehr zu Schanden werden. Ihr sollt inne werden, dass ich inmitten Israels bin, bin ich doch Jahwe, euer Gott, außerdem es keinen gibt, und in alle Zukunft soll mein Volk nimmermehr zu Schanden werden.